Die südkoreanischen Organisationen, darunter die Bürgerversammlung für die richtige Wiedererlangung der amerikanischen Militärbasis Ryongsan und die Maßnahmeversammlung der Bürger gegen die Experimente mit illegal eingeführtem Milzbrand Bacillus, beriefen am 17. August in Ryongsan von Seoul eine Pressekonferenz ein und verlangten von der Regierung, die Informationen über die Untersuchung der Umweltverschmutzungen im amerikanischen Militärstützpunkt zu veröffentlichen.